Erster hört jetzt, Jakob, mein Diener, und Israel, den ich erwählt habe. Zweiter, so spricht der Herr, der dich gemacht und geformt hat, seit du im Mutterleib warst, und der dir geholfen hat, hab keine Angst, mein Diener Jakob, und du, Jeschurun, den ich erwählt habe. Dritter, denn ich werde Wasser auf Durstige gießen und Bäche auf trockenes Land, ich werde meinen Geist auf deine Nachkommen gießen und meinen Segen auf deine Kinder. Vierter, damit sie wachsen wie Gras am Wasser und wie Weiden an Wasserläufen. Fünfter, einer wird sagen, ich gehöre dem Herrn, und ein anderer wird den Namen Jakobs ehren. Ein dritter wird sich auf die Hand schreiben, ich gehöre dem Herrn, und wird den Namen Israel annehmen. Sechster, so spricht der Herr, der König Israels und sein Retter, der Herr der Heere, ich bin der Erste und der Letzte, und außer mir gibt es keinen Gott. Siebter, wer ist wie ich? Soll er doch vortreten, rufen und es mir mitteilen und erklären. Wer hat euch früher gesagt, was geschehen wird, und euch mitgeteilt, was kommen wird? Achter, habt keine Angst und seid nicht mutlos. Habe ich es dir nicht schon lange mitgeteilt und bekannt gemacht? Ja, ihr seid meine Zeugen. Gibt es einen Gott außer mir? Nein, es gibt keinen anderen Felsen, ich kenne keinen. Neunter, alle, die Götzenbilder machen, sind wertlos und ihre geliebten Götzen nützen nichts. Ihre eigenen Zeugen sehen und wissen nichts, damit sie sich schämen müssen. Zehnter, wer macht einen Gott oder gießt ein Götzenbild, das zu nichts nütze ist? Elfter, sicherlich werden alle, die dabei helfen, sich schämen, und die Künstler sind auch nur Menschen. Wenn sie sich alle versammeln und hinstellen, werden sie zittern und sich alle schämen. Zwölfter, der Schmied bearbeitet das Eisen mit Werkzeugen wie Meißel, Kohle und Hämmern. Er arbeitet mit seiner ganzen Kraft, doch dabei wird er hungrig und kraftlos, weil er nichts isst und trinkt, so dass er müde wird. Dreizehnter, der Holzschnitzer misst und zeichnet das Holz mit Schnur, Stift und Zirkel. Schließlich formt er es wie einen Menschen, damit es in einem Haus stehen kann. Vierzehnter, er fällt Zedern, Steineichen und Eichen, die er im Wald wachsen ließ. Er pflanzte auch eine Lärche, die der Regen groß werden ließ. Fünfzehnter, das Holz dient den Menschen zum Heizen. Er nimmt einen Teil davon, um sich zu wärmen, und er benutzt es auch, um Feuer zu machen und Brot zu backen. Aus dem Rest macht er einen Gott, ein Götzenbild, vor dem er sich niederwirft und kniet. Sechzehnter, einen Teil des Holzes verbrennt er, um Fleisch zu braten, das er dann isst und satt wird. Dabei wärmt er sich und sagt, ah, mir ist warm geworden, ich spüre das Feuer. Siebzehnter, aus dem übrigen Holz aber macht er einen Gott, ein Götzenbild für sich. Davor kniet er sich nieder, betet und sagt, rette mich, denn du bist mein Gott. Achtzehnter, sie verstehen es nicht und sehen es nicht ein, denn ihre Augen sind verklebt, so dass sie nichts sehen können, und ihr Verstand ist verschlossen, so dass sie nichts begreifen. Neunzehnter, niemand denkt darüber nach oder hat die Einsicht und den Verstand, sich zu sagen, ich habe die eine Hälfte verbrannt, Brot über den Kohlen gebacken, Fleisch gebraten und gegessen. Soll ich nun den Rest davon zu einem abscheulichen Götzenbild machen und vor einem Holzklotz knien? Zwanzigster, wer sich an Asche klammert, dessen betrogenes Herz hat ihn verführt, so dass er sein Leben nicht rettet und sich nicht fragt, halte ich mich nicht an eine Lüge? 21. Denke daran, Jakob, und du, Israel, dass du mein Diener bist. Ich habe dich geformt, und als mein Diener gehörst du mir. Israel, vergiss mich nicht. 22. Ich lösche deine Vergehen aus wie eine Wolke und deine Sünden wie Nebel. Kehre zu mir zurück, denn ich habe dich gerettet. 23. Jubelt, ihr Himmel, denn der Herr hat es getan. Jubelt, ihr tiefsten Teile der Erde. Brecht in Jubel aus, ihr Berge, Wälder und alle Bäume darin, denn der Herr hat Jakob gerettet und zeigt seine Herrlichkeit an Israel. 24. So spricht der Herr, dein Retter, der dich von Geburt an geformt hat, ich, der Herr, bin es, der alles macht. Ich habe den Himmel ganz allein ausgebreitet und die Erde ausgebreitet, wer war bei mir? 25. Er macht die Zeichen der Schwätzer zunichte und lässt Wahrsager wie Narren aussehen. Er lässt Weise zurückweichen und zeigt, dass ihr Wissen Unsinn ist. 26. Er erfüllt die Worte seiner Diener und führt aus, was seine Boten verkünden. Er sagt über Jerusalem, es soll wieder bewohnt werden, und über die Städte Judas, sie sollen wieder aufgebaut werden, und ich werde ihre Ruinen wiederherstellen. 27. Er sagt zum tiefen Wasser, trockne aus, und deine Flüsse werde ich austrocknen. 28. Er sagt über Kyros, er ist mein Hirte, und er wird alle meine Pläne ausführen. Er sagt über Jerusalem, es soll aufgebaut werden, und über den Tempel, sein Fundament soll gelegt werden.